Die zweite Pleite der Galleria, ein Korruptionsprozess in Wien, der mit seinem Freispruch endet, die Äußerung Kühnes im Manager-Magazin und ein kritischer Artikel im Spiegel hatten ihn schlecht aussehen lassen. So entschied er sich nach etlichen Anläufen des Manager-Magazins, nun eine Journalistin und einen Journalisten des Blatts zu empfangen. Es sind die Autoren dieses Buches. Benko empfängt sie im Innsbrucker Kaufhaus Tirol, sein erster großer Bau vor 20 Jahren. In den obersten beiden Stockwerken, erreichbar über einen Fahrstuhl von der Fußgängerzone aus, residiert die Signa Holding. Eine Treppe aus Nussholz verbindet die beiden Ebenen. Eine große Fensterfront gibt den Blick frei auf die Stadt. Benkos Lieblingsarchitekt David Chipperfield, der später für ihn auch den Elbtower entwerfen sollte, hat hier ganze Arbeit geleistet. Das Haus spiegelt das Verlangen nach Luxus, das Menschen dazu treibt, eine Handtasche bei Hermès oder Louis Vuitton für ein paar tausend Euro oder auch mehr zu kaufen. Ein Stockwerk über dem Besprechungsraum, in dem die Journalisten warten, befindet sich Benkos Büro. Per Knopfdruck kann man dort eine Wand wegklappen, wie in einem James-Bond-Film, und mit einem Besprechungsraum verbinden. Hier und nicht in Wien oder in Berlin schlägt das Herz der Signa. Hier umgibt sich Benko mit einem Kreis von Vertrauten, über die er verfügt wie ein Schlossherr über seine Bediensteten, mit dem Unterschied, dass bei der Signa fast alle per Du sind. Gegenüber von Benkos Büro arbeiten einige seiner ersten Angestellten. Der Finanzchef Manuel Pirold, den Benko vom Wirtschaftsprüfer BDO abgeworben hatte, und der Jurist Markus Mühlberger, der ihm auf verschiedensten Geschäftsführerposten diente. Die beiden und die Steuerexpertin Karin Fuhrmann gehörten zu Benkos Kernteam. Sie kamen auch, wenn er am Wochenende ins Büro rief. Gegenüber der Öffentlichkeit blieben sie meist im Hintergrund. Auch an diesem Tag spielen sie keine tragende Rolle. In den kommenden 2,5 Stunden wird Benko seinen Krisenplan präsentieren, assistiert von einem jungen Mitarbeiter, der gelegentlich mit Unterlagen aushilft. Benko will kleine Schwächen eingestehen und an anderen Stellen, wo er sich sicher fühlen darf, die Wahrheit verschweigen. Er wird den Journalisten schmeicheln, ein paar Informationshappen freigeben und für die Zukunft noch mehr versprechen. Im Grunde verfährt er mit Medienvertretern ähnlich wie mit Investoren, ist aber gleichzeitig in der Lage, die doch sehr unterschiedlichen Interessen von Kapitalgebern und Medienmenschen zu verstehen. Benko startet mit einer Ausführung wie aus dem Werbeprospekt der Signa. Die Rede ist von seinen Premium-Immobilien in den besten Lagen, allesamt nachhaltig und damit besser als die Konkurrenz. Seine Zinsen? Im Schnitt über 20 bis 30 Jahre gesichert. Darauf habe er geradezu fanatisch geachtet. Die durchschnittliche Kapitalrendite seit Unternehmensgründung? 35%. Dies gesagt, läutet Benko mit einer News seine Strategiewende ein. Gerade erst habe er das Apple-Haus in der Kärntnerstraße in Wien für einen historisch hohen Quadratmeterpreis von 31.000 Euro verkauft. Das werde man jetzt häufiger tun. Und ja, man werde sich aus vielen mittelgroßen Städten zurückziehen, wiederholt er seine Versprechen aus der Gesellschafterversammlung in Berlin, über deren Inhalt die Journalisten bereits von Teilnehmern erfahren hatten. Benko gesteht auch ein, dass es wegen der Zinswende schwieriger geworden sei, an Kredite zu kommen. Doch das gehe dem ganzen Markt so. Dass die allermeisten Banken wegen der EZB-Umfrage, insbesondere der Sigma, kein Geld mehr geben, davon kein Wort. Dass die Helaba gerade die Kreditzusage für den Elbtower zurückgezogen hatte und die Sigma ohne Finanzierung dastand, davon sagt Benko ebenfalls nichts. Er konnte davon ausgehen, dass die Journalisten davon noch nichts erfahren hatten. Benko behauptet sogar, keine Bank habe sich von der Signa abgewandt, was nicht stimmt. Bestenfalls eine Teilwahrheit, sagt Benko, als er versichert, die Signa Holding habe nur 200 Millionen Euro Bankschulden. Stattdessen sind es zu diesem Zeitpunkt schon mindestens 2 Milliarden Euro. Verbindlichkeiten, wenn auch nicht alle, bei den Banken. Ende des Jahres 2023 waren die Verbindlichkeiten der Holding sogar auf 6 Milliarden angeschwollen, zum Erstaunen und Erschrecken der Gesellschafter. Ein großes Thema in dem Gespräch, das bis zum Abend andauert, sind die Abwertungen in den Bilanzen durch sinkende Immobilienwerte. Anfänglich beziffert Benko sie nur verbal, ohne Belege. Erst als die Journalisten ihm mehrmals darauf hinweisen, dass sie ohne Belege die Zahlen nicht veröffentlichen könnten, gibt er nach. Benko kommt auf die andere Seite des großen Besprechungstisches, setzt sich zwischen Redakteurin und Redakteur und klappt seinen Laptop auf. In rasender Geschwindigkeit scrollt er durch die testierten Bilanzen für 2022, stoppt kurz bei den Abwertungen in den Sparten Development und Prime und zeigt, dass sie jeweils prozentual nur einstellig sind. Das ist, im Vergleich zu vielen anderen Marktteilnehmern, nicht viel. Der Artikel, der Mitte Mai erscheint, steht unter den Überschriften »Milliardenreich in der Krise« und »Der neue Abbauplan des Immobilienkönigs René Benko«. Der Text berichtet skeptisch, aber sieht für Benko noch eine Chance. So empfanden es damals auch die meisten Gesellschafter. Auch sie hatten kaum mehr Informationen als die Journalisten und sollten nun erstmal frisches Kapital liefern. Eine halbe Milliarde Euro war ursprünglich im Gespräch als Kapitalerhöhung, aber Thorsten Töller zog nicht mit und Hans-Peter Haselsteiner bat erst um Verschiebung seiner Erhöhung und zahlte am Ende auch nicht. So fiel die Kapitalerhöhung deutlich kleiner aus als von Benko ursprünglich gedacht. Und wenig davon tröpfelte dann im zweiten Halbjahr in Cash ein. Tatsächlich fehlte Benko aber inzwischen rund 1 Milliarde Euro. Nun ging es für ihn nur noch um Geldbeschaffung. Jeder Betrag war ihm bald willkommen, zu fast jedem Zinssatz. Die chaotischen letzten Tage der Signa brachen an.